Erster Paulus, Silvanus und Timotheus grüßen die Gemeinde in Thessalonich, die zu Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus gehört, und wünschen ihnen Gnade und Frieden. Zweiter, wir danken Gott immer für euch alle, wenn wir in unseren Gebeten an euch denken und für euch sprechen. Dritter, vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns ständig an eure Taten aus Glauben, eure mühevolle Arbeit aus Liebe und eure feste Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Vierter, liebe Brüder, wir wissen genau, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat, zu seiner Gemeinde zu gehören. Fünfter, denn wir haben euch die gute Nachricht nicht nur mit Worten gebracht, sondern sie kam mit Kraft, dem Heiligen Geist und großer Überzeugung zu euch, wobei ihr wisst, wie wir uns bei euch verhalten haben. Sechster, ihr seid unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt, indem ihr die Botschaft trotz großer Not mit der Freude des Heiligen Geistes angenommen habt. Siebter, dadurch seid ihr zu einem wichtigen Vorbild für alle Menschen geworden, die in den Gebieten Mazedonien und Achaia an Gott glauben. Achter, die Botschaft des Herrn hat sich von euch aus verbreitet, so dass man überall von eurem Glauben an Gott spricht und wir nichts mehr darüber sagen müssen. Neunter, die Leute erzählen überall selbst davon, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt und wie ihr euch von den Götzen abgewendet habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Zehnter, sie berichten auch, dass ihr auf seinen Sohn Jesus wartet, den Gott von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet.